du am Anfang ist okay. Da kann nicht viel passieren. Man will sich ja nicht gleich schon mit dem ersten Ton blamieren. Trotzdem krampfen die Hände und schwitzen tun sie auch. Das Herz schlägt bis zum Hals, ein einziges Loch der Bauch. Jetzt nur zusehen, dass die Stimme klingt und man ja die richtige Zeile singt. Dass bloß keine Seite reißt und man nicht vor Angst ins Mikro beißt. Ja, ich bin nur und ich hör's bestimmt nicht gern. Ja, ich bin nur, würd mich gern dagegen wehren. Ja, ich bin nur, ja, ich bin nur ein Bühnenschisser vor dem Herrn. Was glotzen die da hinten so? Krieg ich hier irgendwas nicht mit? Ist die Gitarre verstimmt? Oder steh ich hier mit offenem Schritt? Jetzt stecken die Köpfe zusammen und tuscheln drauf los. Und ich frage mich noch immer, was mach ich hier vorne bloß? Mir schwinden schon die Sinne und alles um mich rum scheint weit und leer. Und das kleine bisschen Holz vor mir wiegt tonnenschwer. Ja, ich bin nur und ich hör's bestimmt nicht gern. Ja, ich bin nur, würd mich gern dagegen wehren. Ja, ich bin nur, ja, ich bin nur ein Bühnenschisser vor dem Herrn. Doch wenn der erste Song zu Ende ist und tatsächlich Beifall erklingt, weiß ich, dass es nichts Besseres gibt, als dass man hier steht und für euch singt. Ja, ich bin nur, auf mir lastet ein Fluch. Ja, ich bin nur, trotzdem krieg ich nie genug. Ja, ich bin nur, ja, ich bin nur ein Bühnenschisser wie aus dem Bilderbuch.